Was er sucht euch zu befragen? Ach, ein Pfui, nicht ein Pfui. Ich bin so ein gutherziges Ding. Kann's mir binden um ein Finger. It's me, it's me. Schaut, sie wett, ich kann euch dienen. Denn ich bin nur geborener Wiener. Unser Landsmann, unser Landsmann. Ja, die muss man nichts verhehlen, sondern alles klar erzählen. Ja, die muss man nichts verhehlen, sondern alles klar erzählen. Das Zählen, die muss man sich erzählen. Ein Wunder selber hören, und dann könnt ihr keine Zeit zum Fall bestellen. Strenger Herr, wir suchen schöne Bandels. Bandel? Da hab ich's ja in mein Handel. Lieber du, wenn's die Zeit aus der Partei, auf die Zeit, wird nicht dich nicht, ist dich schon mal die Muse Zeit. Lieber du, wenn's die Zeit aus der Partei, auf die Zeit, wird nicht dich nicht, ist dich schon mal die Muse Zeit. Welche Wunde liegt der Sonne? Sieh mir nach, ich sieh sie nach. Und das schöne Bandel, und das schöne Bandel, und das schöne Ich bin das Kopf noch wachsen, hat gar nichts anzubauen. Ich diese Nacht am Wald, ich seh dich noch am Leib tot. Du Martinischer, ich ist der Mann. Ich bin voll, das war der Gott. Ich schaue dir aus, wenn du der Schotzner schreibst. Hier ist gar nichts anzubauen. Ich diese Nacht am Wald, ich seh dich noch am Leib tot. Ich bin voll, das war der Gott. Bye. mein Bruder, geh mein Fels, geh mal zum Kasperl, zum Kasperl, zum Kasperl. Der Kasperl ist krank, der Bär ist verreckt. Wo steht man in der Hilfskraft, in der Hilfskraft, in der Hilfskraft? Im Bruder gibt's Gewissen und Haufen voll Dreck. Im Bruder gibt's Dreck, der Bär ist verreckt, der Kasperl ist krank und im Bruder gibt's Haufen voll Dreck. Und schwartet Speis und Trank nicht nix, mag selbst ein Lieg ist offen. Er ist fürwahr ein ganzer Narr. Er ist fürwahr ein ganzer Narr. Wir sollen nicht drüber lachen. Wir sollen nicht drüber lachen. Wir sollen nicht drüber lachen. Der schnattert über Kältenlärm und sieht beinahe Blut nicht wert, mag selbst ein Glied nicht machen. Er ist gewahr ein ganzer Narr. Er ist gewahr ein ganzer Narr. Wir sollen nicht drüber lachen, ha! Wir sollen nicht drüber lachen, ha! Ha! Wer mich in seit Jahren was schreit und spucht und was er hat, er sehnt sich zu, mag selbst ein Glied ihm machen. Er ist gewahr ein ganzer Narr. Er ist gewahr ein ganzer Narr. Wir sollen nicht drüber lachen, ha? Wer soll nicht lachen, ha? Wir sollen nicht drüber lachen, wer soll nicht drüber lachen, wer soll nicht drüber lachen? Er ist gewahr ein ganzer Narr. Wer hungrig bei der Tafel sitzt und schmachtet Speis und Trank nicht nützt, der schnattert über Kälte Lärm und sieht beinahe Blut nicht fern. Wer winselt, jammert, schreit und flucht und was er hat, das ängstlich sucht. Er ist gewahr ein ganzer Narr. Wir sollen nicht drüber lachen, ha, wir. Wir sollen nicht drüber lachen, ha, ha, ha, ha. Er ist gewahr ein ganzer Narr. Er ist gewahr ein ganzer Narr. Ein ganzer Narr, ein ganzer Narr. denn das erhält hinein? Sie ist doch mein dieser Zeit vertreib, das Essen und Trinken plant mich Speis und Trank nicht mehr. Dann ade, am Welt gute Nacht. Essen, Frieden, das erhält das Mädchen. Stets zu naschen, lässt man sie allein, lässt man sie allein. Leicht sind Mädchen zu erhaschen, weiß man sie zu überraschen, weiß man sie zu überraschen. Soll das zu verwundern sein, soll das zu verwundern sein. Mädchen haben frisches Blut, und das Naschen schmeckt so gut. Und das Naschen schmeckt so gut. Und das Naschen schmeckt so gut. Schmeckt so gut, schmeckt so gut. Doch das Naschen vor dem Essen nimmt den Appetit, nimmt den Appetit. Manche kann die das vergessen, um den Schatz, den sie besessen, und um ihre Liebste mit, und um ihre Liebste mit. Väter, lasst euch Warnung sein, sperrt die Zuckerplätzchen ein, sperrt die Zuckerplätzchen ein. Väter, lasst euch warm sein, sperrt die Zuckerplätzchen ein. Sperrt die Zuckerplätzchen ein, sperrt die jungen Mädchen ein. Sperrt die jungen Mädchen die Zuckerplätzchen ein, sperrt sie ein, sperrt sie ein. Oh.